dich einkaufen. Und das fandest du wirklich nett, denn du hattest gar keine Zeit. Du warst mit einem anderen im Bett und du hast mit ihm gefickt. Doch zum Glück liebt er dich nicht, denn Baby, das tu nur ich. Keiner liebt dich so wie ich. Und ich weiß, du bist ne Schlappe, doch trotzdem lieb ich dich. Ich weiß, du fickst mit jedem, ich hoff, du fickst an mich. Ja, ich kann es nicht beschreiben, was ich für dich fühl. Du bist für mich unantastbar, ich mach dich an und du bleibst kühl. Du mal wieder anschaffen, dann sitz ich hier und vermisse dich. Und eben gerade, da kam so ein Typ und er wollte wieder mal das Gleiche von dir. Doch dieses Mal, da schickte ich ihn weg, denn du ficktest gerade einen im Nachbarbett. Und ja, du bist eine Schlappe, doch trotzdem lieb ich dich. Ich weiß, du fickst mit jedem, ich hoffe, du fickst doch mich. Ja, ich kann es nicht beschreiben, was ich für dich fühle. Du bist für mich schon untastbar, ich mach dich an und du bleibst kühl. Deutschland hast du schon gefickt, doch dieses Mal, da krieg ich dich. Verdammt, du bist ne Schlappe, doch trotzdem lieb ich dich. Ich weiß, du fickst mit jedem, ich hoff, du fickst doch mich. Ja, ich kann es nicht beschreiben, was ich.